Warnung: Episoden dieses Podcasts können irritierende oder ablenkende Hintergrundgeräusche enthalten und sollten bei gefährlichen oder Konzentration erfordernden Arbeiten sowie während der Teilnahme am Straßenverkehr nicht gehört werden. Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mike, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist's die Episode 49. Geocacher und ihre Verstecke. Ein niemals versiegender Quell der Inspiration. Es gibt quasi nichts, was als Geocache ungeeignet wäre. Nistkästen, hohle Steine, Hundekot-Imitationen aus Bauschaum, Filmdosen, obwohl nicht wasserdicht, ja selbst Kronenkorken mit darunter geklebten Probenbehältern oder hohle Schrauben. Nichts könnte nicht als Behälter für ein beschreibbares Lockfitzelchen dienen. Wie intonierte es einst ein Geophilosoph in einem Musikvideo, das um die Welt ging? That's not trash, it's a geocache! Wie so oft im Leben ist gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Und die vermeintlich gute Idee entpuppt sich als Kokolores. Bestes Beispiel: das gefakte Vogelnest. Ähnlichkeiten mit einem neulich auf Twitter von @gogeocaching retweeteten Beitrag sind vollkommen beabsichtigt. Als Cache dient ein künstliches Vogelnest mit unechten Eiern. Eine Astgabel beherbergt das Gesamtensemble, eines der Eier das Logbuch. Nun, würde es sich um den einzigen Baum mit nur einem Nest mittig auf dem Baumarktparkplatz handeln, naja, Schwamm drüber. Mitten im Wald, wo gefühlt in jedem Baum mehrere Vögel nisten und die Koordinatengenauigkeit nicht auf den Millimeter passt, ist's vielleicht keine so gute Idee. Außer man möchte die Vogelpopulation nachhaltig dezimieren. Noch schlimmer ist es am Rande bemerkt mit Nistkästen. Denn es gibt Nistkästen für Vögel und Nistkästen für Fledertiere. Die wenigsten Dosengrabbler werden allerdings den Unterschied kennen. Den bekommt man gegebenenfalls aber im Nachhinein schnell raus, je nachdem, wie die Diagnose der Krankheit ausfällt, die man sich dort durch entsprechenden Kotkontakt holte. Auch einen Cache unter einer Brücke zu platzieren, wenn just dort ein Vogel sein Nest gebaut hat, ist suboptimal, denn garantiert wird der erstbeste Cacherix dort drin herumgrabbeln. Und nein, da hilft es nicht, einen entsprechenden Hinweis ins Listing zu schreiben, da Listings bekanntlich angelegt, aber nur selten gelesen werden. Nun soll es Owner geben, die packen die Info gleich in den Hint. Blöd nur, dass Hints oftmals erst dann gelesen werden, wenn man zuvor nirgends, das heißt auch im Nest, nicht fündig wurde und weder die Bildung eines Arbeitskreises inklusive Brainstorming noch die Nötigung diverser Telefonjoker von Erfolg gekrönt waren. Nicht im Nest kommt da gewissermaßen etwas spät. Nicht zu spät kommen hingegen unsere zwei FTF-Jäger kurz vor Erreichen des Witjastiefs. Muss das denn so heiß sein? Diese Schwüle ist ja kaum zu ertragen. Naja, was tut man nicht alles für einen FTF? Der Frosch ist übrigens immer noch im Glas. Ebenso wie der Reis, der stellenweise eine leicht grünliche Farbe angenommen hat. Möglicherweise keimt er bald. Sollte dem so sein, werde ich ihn irgendwo aussäen. Sumpfig genug ist es hier in der Gegend ja. TJ, wir sind gleich da. Doch schon. Na, das wurde aber auch Zeit. Dann wollen wir mal sehen, ob wir das Döschen finden können. Kamera an. Okay. Gibt ein Bild. Beleuchtung ein. Klappt auch. Propeller starten. Prima. Und Steuer geht auch. Greifer ebenfalls. Fein. Dann kann's ja losgehen. Bevor die Bergung der Dose beginnt, möchte ich euch noch kurz einen Twitter-Tweet präsentieren, den ich euch keinesfalls vorenthalten möchte. Zeigt er doch die romantische Verklärtheit, der manche Sucher dem Hobby unterliegen. Ich habe heute mit den Kindern Geocaching gemacht. Wir haben 2 Caches gefunden und in beiden war nichts zum Tauschen. Gesicht mit rollenden Augen. Wer macht denn sowas? Explodierender Kopf. Wir haben mittlerweile über 4000 gefunden und in den wenigsten war was zum Tauschen drin. Habt ihr nach speziellen Kindercaches gesucht? Nein, einfach nur welche, die hier in der Nähe sind. Wir wohnen in einem Dorf, da ist die Auswahl nicht so groß. Tauschen ist doch sehr selten geworden. Meistens ist es nur zum Loggen. Aber die Kinder finden gerade das Tauschen toll. Sie haben vorher eine halbe Stunde überlegt, was sie mitnehmen, ob andere Kinder sich darüber freuen. Wir hatten noch nie was zum Tauschen. Immer nur Logbücher. Kenne das auch gar nicht anders. Den Kindern macht die Schatzsuche und das Eintragen im Logbuch trotzdem Spaß. So als, wir waren auch hier. Das ist ja blöd. Gibt es da nicht sowas wie einen Ehrenkodex? Wohl nicht für jeden. Nicht jeder Cache enthält was zum Tauschen. Manchmal ist nur ein Logbuch drin. Oh, dann hatten wir beim letzten Mal vielleicht einfach nur Glück. Ja, vermutlich. Alternativ könnte man das Listing lesen und Mikros auf die Ignore-Liste setzen. Will man sicher gehen, auch alles small, denn mit der Größenbestimmung ist es erfahrungsgemäß nicht so weit her. Regular sind allerdings selten geworden und gibt es auswahltechnisch möglicherweise nicht im Dorf. Auch sind diese meist down oder gar leer getradet. Ah, geile Anglizismen. Und die große Dose ist bis aufs vollgestempelte nasse Logbuch leer. Zumindest, wenn man der Geo-Video-Szene glauben darf. Also wohl doch eher Glück gehabt. Und weil die Kutter-Crew noch nicht ganz auf Position ist, ist sogar noch Zeit für die... Video-Zusammenfassung. Unser Protagonist spaziert durch den Wald, die grüne Bauchtasche lässig über die Schulter des mit einem blauen Hoodie bekleideten Oberkörpers gehängt. Er ist Rechtsträger, zumindest was den handybewehrten Selfie-Stick betrifft, und hofft heute coole Caches zu finden, bevor ihm in Sekunde 30 einfällt, alle neuen Abonnenten zu begrüßen. Wie so oft ist das Cache-Kind vorgerannt und sucht bereits den ca. 20 Meter entfernten Cache. In einem Kunststoffboot befindet sich neben einem Regenschirm und allerhand Prüttel eine Holzbox aus Siebdruckplatten, die wiederum eine große Cashbox beinhaltet und sich in einem weiteren Kamerawinkel als Sitzbank mit Staufach entpuppt. Der Protagonist steigt ins Boot, hebt die Riesenkiste heraus und verlässt mit ihr das Boot, während das Cashkind die Kamera mitschwenkt. Vor einem Viehtransporter und einigen Viehtränkehängern entriegelt er die Schnappverschlüsse der Box und hebt nach einer circa zweisekündigen Pause, die die Spannung ins Unermessliche steigen lässt, den Deckel. Der unspektakuläre Inhalt enttäuscht. Dennoch erscheint das circa A5-formatige Logheft als ideal für den obligatorischen Zweistempel und ob der Größe der Kiste für zwei Tubank-Analaufkleber und die zwei kleinen Pokémon-Figuren, von denen der orangefarbene dem Cashkind bekannt ist. Erneut betritt der Protagonist das Boot und versteckt mit der rhetorischen Frage, wer denn auf so eine Idee kommt, den Cash im Boot zu verstecken, den Cash. Kleine persönliche Anmerkung an dieser Stelle, mutmaßlich und mit angrenzender Sicherheit der Owner. Minute 2:26. Die nächsten 30 Sekunden füllen einen Kameraschwenk über Wiese, Wald, Häuser und den Schatten des Protagonisten sowie Einstellungen eines flüchtenden Schmetterlings und wechselnd den Protagonisten im Wald und seine Schuhe im Laub, gehend bei nicht dazu passen wollender Musik. Schnitt. Ein Parkplatz 135 Meter vom nächsten Cache entfernt. Leider findet man keine Zeit für die Burgruine im Hintergrund. Zu schwierig war die Anfahrt durch. So viele kleine Orte und Dörfer durch. Minute 3:30, teils zeitraffend über einen Baumstamm balancierend, werden die nächsten 10 Sekunden überbrückt. Die Hintergrundtöne sind wie vorbekannt. Plötzlich ein Pfad. Das Cashkind ist bereits vorgelaufen. Man muss sich laut des Protagonisten durchs vermeintliche Unterholz schlagen, welches sich eher als Hochwald darbietet. Niedrige, nicht bei der Selbstreinigung des Waldes abgebrochene Ästchen der weit über 10 Meter hohen Nadelbäume peitschen ihm durchs Gesicht, während er durch eine Gegend läuft, die wie das Trollland ausschaut. Verdächtige Wurzeln allenthalben, dann der Fund des Cashkins, eine braune Zigarrenkiste in einem hohlen Baumstumpf. Sie beinhaltet eine Plastedose in Small, die als eklige Überraschung eine Schnecke bereithält, in die der Protagonist beim Öffnen greift. innen drinnen etwas Gruseliges, betont mit Standbildvergrößerung in 3 Zoom-Stufen, bei zu starkem Rotanteil mit orchestraler Effektmusik. Rückkehr zum Normalvideo. 2 Stempel werden ins Logbuch gedrückt und die Dose versteckt. Dann macht man sich auf zum nächsten Cache in der Hoffnung, erneut so einen coolen Ort anzutreffen. Nach 30 Sekunden Kamerafahrt über Wurzeln, Tannenzapfen und Moos bei bekannter Hintergrundmusik befindet man sich nach hartem Schnitt auf einem Bauernhof. Hinter orangefarbenem Netzzaun befinden sich glockenläutende Schafe. Eines könnte auch eine unter Haarwechsel leidende Ziege sein. Minute 6:10, ein harter Schwenk vor den Dorfladen. Wie das Cashkind gelesen hatte, soll sich der Schlüssel unterm Kasten befinden. Nachdem sich die Briefkästen als Niete entpuppten, wird neben dem Haus ein im Drainagekies stehender Briefkasten gefunden, unter dem mit Klebeband der zugehörige Schlüssel versteckt ist. Tatsächlich verhält es sich so und der Kasten lässt sich passend zur Minute 7 öffnen. Ein kaputter Schiebeverschlussbeutel beherbergt das Logbuch. 2 Lokstempelungen später werden noch ein Travelbug in Form einer Polizistenfigur und 2 weitere Figürchen, vermutlich Pokémons, beigelegt, bevor der Cache verschlossen wird. Minute 7:30. Man macht sich auf zum nächsten Abenteuer. 9 Sekunden Tulpenbarattenschwenk mit unerwarteter Klaviermusik, dann ein harter Schnitt. Während man sich in der Nähe des Caches befindet, parkt ein Traktor mit Mähwerk und Ladewagen ein. An einem Stahlmast befindet sich ein Löschwasserschild. Dahinter findet das Cashkind mit sicherer Hand einen Magnetstreifen, der rückseitig gelockt werden kann. Diesmal wird lediglich eine Single-Stempel-Action gezeigt, bevor der Protagonist den Magnetstreifen zurückbappt. Auf was für Ideen die Leute immer kommen, ob Frage oder Feststellung, ist nicht ganz klar. 10 Sekunden Abo-Bettelei und weitere 10 Sekunden Autofahrt bei aus dem Fahrerseitenfenster gehaltenem Selfie-Stick beenden das cineastische Meisterwerk. Zurück zum Kutter. So, ich halte Position und TJ steht an Deck an der Winch. 11.500 Meter Spezialkabel, ein Dynamer Aramidgewebe, ummantelt, ultradünn, innenliegende Litzen. Am Ende hängt grob erklärt eine druckfeste Minikamera mit Beleuchtung, ein kleiner, über Propeller steuerbarer Greifer und ein Haken. Damit will er den Cache finden, greifen und bergen. Dann will ich mal Signal geben. Okay, TJ lässt das Equipment zu Wasser. Bis das Kabel abgewickelt ist, wird es allerdings was dauern. Na, dann ist ja noch Zeit, von TJs Mystery zu erzählen, den er seit Jahren in diesem draußen hat. Tatsächlich wurde der jetzt mal wieder gefunden. Von 2 Damen, A und B, die einen Herrn C direkt mit eingetragen haben. In den physikalischen Lokstreifen wohlgemerkt. Blöd nur, der war nicht dabei. Ehrlicherweise hat Frau A das in ihr Log geschrieben. Prima, denn so musste TJ nicht lange überlegen, was er denn zu tun habe, falls der Herr C tatsächlich online lockt. Wahrhaftig tat er das dann auch einen Tag später. Ein TFTC wäre sicherlich nicht der Rede wert gewesen, aber dieses Log hat TJ eigentlich gefallen. Weil er uneigentlich jedoch ein Verfechter der einzigen wirklichen Regel für physikalische Caches ist, schrieb er sie gleich für die Nachwelt in eine Note. Liebe Sucherinnen, es gibt nur eine wirkliche, echte Regel für physikalische Caches. Wer das Logbuch signiert hat, darf den Fund online loggen. Eigentlich ganz einfach, oder? TJ. Anschließend löschte er das ach so schöne Log. Damit es nun aber nicht weitgehend ungelesen in den Archiven Geocaching.coms verschwindet, lese ich es jetzt vor, denn glücklicherweise ist mir ein Screenshot ins Postfach gefallen. Frau A. Found it. Heute zusammen mit Frau B vor Ort und für Herrn C in Abwesenheit mitgelockt. Er hat gedacht, wir haben gemacht. TFTC. Dann Herr C. Found it. Seit gut 2,5 Jahren bin ich hin und wieder mal auf Dosensuche in und um zu Engelskirchen unterwegs, meist zusammen mit Frau A, ab und an zusätzlich mit Frau B, aber auch mal alleine mit dem tiefer begabten Cash-Dog irgendwie. Dabei fiel mir auch immer wieder mal dieses Fragezeichen hier vor die Augen. wurde aber meist nach Lesen des lustigen, aber verwirrenden Listings zur Seite für schlechte Zeiten gelegt. In den 2,5 Jahren waren wir bzw. ich auch des Öfteren in Lindlar und Umgebung unterwegs, und als mir Anfang des Jahres dieses Fragezeichen hier wieder vor die Augen kam und ich mich mal aufmerksam mit dem Listing beschäftigte, entwickelte ich eine Idee für 2 potenzielle Versteckorte und besprach diese mit Frau A und Frau B. Jep, könnte passen, meinten die beiden, und so fuhren Frau A und ich vor 2 Monaten zu den beiden erdachten Möglichkeiten, wurden aber so auf Anhieb nicht fündig. Dabei waren wir am 2. Suchplatz ganz dicht dran an der Dose, hatten aber nicht gründlich genug gesucht. So eine Leitplanke kann ja mitunter recht lang daherkommen, und so ohne richtige Koordinaten verliert Mensch dann auch schon mal die Aufmerksamkeit beim Suchen. Also musste doch das Rätsel gelöst werden, welche mich die letzten Wochen immer wieder ordentlich Nerven gekostet hat. Dabei ist es letztendlich so wie immer ganz einfach zu lösen, wenn man denn weiß wie. Eigentlich wollte ich was komplett anderes ausprobieren, aber als ich das so tat, wurde ich stutzig. Sollte ich vielleicht mal... Jep, das sieht doch vielversprechend aus. Bingo, Rätsel geknackt, hip hip hurra. Heute bin ich zwar in Schweindorf, Ostfriesland, Dosensuchen unterwegs, aber das Außenteam bzw. in diesem Fall das Heimteam aus Engelskirchen, ausgestattet mit den ermittelten Koordinaten, machte sich auf die Suche nach der Dose und wurde diesmal auch fündig. Einfach grandios, die beiden Damen. DFDC sagt, Herr C. Out, Nerven, Alter, Nerven. In, Favo für das nette Listing und den feinen Rätselspaß. Herzerfrischend, oder? Es wäre echt schade drum gewesen. Nun fühlte sich aber auch Frau B. berufen zu loggen. Nach dem Lösen des Rätsels dann endlich den Cache gefunden. Auch auf die Gefahr hin, dass der Owner mir ebenfalls Regelbruch vorwirft und auch meinen Log-Eintrag löscht, ich logge einfach nochmal für Herrn C. mit. Ohne ihn hätten wir diesen Cache nie gefunden. Wir dachten, es geht um Spaß und Teamwork, dass jemand für eine Unterschrift 800 Kilometer Auto fährt. Umwelt? Hallo? Schade. Ja, schade, dass man sich die Regeln nicht so zurechtbiegen kann, wie man das gerne möchte. Und ja, es könnte um Spaß und Teamwork gehen, doch mutmaßlich geht es letzten Endes doch nur um den Punkt. Den hat Frau B. sich ehrlich verdient, denn sie war ja mit Frau A. vor Ort. Herr C. könnte allerdings ein DNF loggen. Das würde TJ sicher nicht löschen, und ein DNF war es ja, als sie so nah dran waren an der Dose, wenngleich sie nicht gründlich genug gesucht haben. DNF. Eines der letzten Mysterien der Dosensuche und offenbar ähnlich schwierig wie die Abseitsregel beim Fußball. Tatsächlich jedoch ganz einfach, denn wenn man die Dose nicht fand, obwohl man aufrichtig suchte, ist DNF immer richtig. DNF sagt nichts darüber aus, ob die Dose da oder weg ist. DNF sagt lediglich aus, dass man sie, warum auch immer, nicht fand. Nicht mehr und nicht weniger. Alles andere ist Interpretation. Vielleicht sollte ich jetzt schon einmal Popcorn kaufen, wer weiß, wie Herr C. damit umgeht. Auch hat die Bergung des Caches im Mariannengraben bereits begonnen. Doch hört selbst. Das ist ja nur blöd. Das ist nicht blöd, das ist eine Katastrophe. Du meinst für die Umwelt? Naja, für die auch. Tja, das hast du tatsächlich verdaddelt. Wieso ich? Die Rolle ist nach meinen Vorgaben vom Hersteller konfektioniert und gekauft. So mit Lasten- und Pflichtenheft. Ja, mit Lasten- und Pflichtenheft. Und da hast du genaue Vorgaben zur Zugentlastung gemacht und wie viele Windungen am Ende sicher auf der Rolle verbleiben müssen, damit das Gewicht des Kabels getragen wird. Nun ja, wohl eher nicht, denn sonst hättest du jetzt nicht den Verlust des Kabels zu beklagen, welches bestenfalls auf den Meeresgrund sinkt, aber mutmaßlich eher von Strömungen getrieben in unbestimmten Wassertiefen umherwedelt, Schlingen bildet und sich irgendwo verheddert. Schlimmstenfalls als Megaknäuel um irgendeinen Schiffspropeller, zum Beispiel den eines Supertankers oder Megacontainerschiffs, welches dann manövrier- und fähig irgendwo havariert und eine Umweltkatastrophe auslöst. Und was sollen wir jetzt machen? Nach Hause fahren? Den FTF kannst du ja jetzt knicken. Und mit dieser Mega-Enttäuschung findet dieses Abenteuer sein unerwartetes, wenngleich unrühmliches Ende. Ich hoffe, ich konnte euch mit der fiktiven Geschichte der Kutterreise ein wenig die tristen Monate der Event- und reiselosen Zeit versüßen. Falls ja, würde es mich freuen. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich bekanntlich eine andere. Derzeit ist es, wenn auch ganz langsam, die zu Outdoor-Geocaching-Events, sofern es die lokalen Richtlinien zulassen. Teilnehmerbegrenzungen werden nicht gerne gesehen und darum in der Regel nicht freigeschaltet. So jüngst zu lesen in einem Thread zum Thema. Alle oder keiner heißt, zumindest im Norden, die Devise. Auf diese Weise erhalten alle nach langer Durststrecke endlich Gelegenheit, Zeit und Muße, wie damals TM, das neueste Kescherlatein live auszutauschen. Oder eben nicht. Und mit diesen Bombenaussichten endet möglicherweise nicht nur diese Episode. Das war Konservenradio Dosenhausen, Episode 49 vom 11.06.2021. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gerne per Audio, Brief, Karte, E-Mail oder via Twitter @RadioKRD entgegen. Wenn's gefiel, empfehlt mich weiter. Wenn's nicht gefiel, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der DJ. Dosenhausen. Nasse Dosen. Schimmlige Logbücher. Hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon? Oder nähst du deine Maske? Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche Giga Corona. Jack und TJ auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.